Geehrte Anwesende, es ist das erste Mal, dass ich zu einer größeren Versammlung spreche. Verzeihen Sie mir daher, wenn ich nicht so deutlich und nicht so zur Sache spreche, wie Geübtere und Kräftigere es tun würden. Ich trete heute mit einem Antrag an Sie heran, der den weiblichen Unterricht betrifft. Ich stelle diesen Antrag an Sie, die Förderer weiblicher Ausbildung und weiblichen Erwerbes, weil ich die Hoffnung hege, dass in Ihren Händen die mir heilige Idee Fleisch und Blut werde. Was ich beantrage, das ist die Errichtung eines Unterrealgymnasiums für Mädchen. Die Idee einer solchen Schule wird gewiss von manchen gehegt, ihre Veröffentlichung ist aber in Österreich neu und daher geeignet, schon um des neuen, ungewohnten Willen auf Widerstand zu stoßen. Sie ist aber auch geeignet, um ihrer Tendenz willen, die Erwerbsfähigkeit der Frauen zu fördern, vielfaches Widerstreben und mannigfachen Tadel zu erfahren. Geehrte Frauen, Sie opfern sich in der humansten Art, um mittellosen Mädchen und Frauen Quellen der Existenz zu eröffnen. Außer der Handelsschule jedoch, so nützlich und vortrefflich auch die übrigen von Ihnen gegründeten Anstalten sind, ist nicht eine derselben geeignet, die Bildung des Mädchens aus dem intelligenten Mittelstande zu erhöhen und damit ihnen ergiebige Erwerbsquellen zu eröffnen. Es wäre unrichtig, wollte ich behaupten, das weibliche Geschlecht fände heute nicht die Gelegenheit, für seinen dürftigsten Unterhalt zu sorgen, denn in der Tat finden Mädchen beinahe immer Unterhalt, wenn sie in Familien und Fabriken um geringen Lohn niedere Dienste ansuchen. Aber, geehrte Anwesende, ich frage Sie, strebt eine Mutter aus dem Mittelstande es an, die Tochter in solcher Weise beschäftigt zu sehen? Glauben Sie, dass ein Vater aus dem Bürgerstande, aus dem Beamtenstande ruhig die Augen schließt, wenn er für die Tochter keine andere als eine solche Zukunft sieht? Lässt ein Vater sein Kind um solchen Lohn aus seinem Hause, ehe die größte Not zwingt? Sehen wir zu, wie Frauen aus dem Mittelstande sich in ihren Kreisen eine Stellung verschaffen können, so finden wir immer nur den einen Ausweg für sie, nämlich den, dass sie sich verheiraten. Die Erwerbszweige nämlich, welche ihnen bei ihren geringen Kenntnissen offenstehen, würden sie in der Gesellschaft weit unter ihre männlichen und nicht arbeitenden weiblichen Verwandten und Bekannten stellen. Überall zeigt es sich, dass die Erkenntnis von der hohen Wichtigkeit des Unterrichts am Boden gewinnt. Nur für unsere Mädchen wird nicht gesorgt. An sie wird nicht gedacht. Man begnügt sich, sie von Gouvernanten unterrichten zu lassen. Oder wenn man sehr viel für sie tun will, sie 2 oder 3 Jahre in ein Pensionat zu schicken, wo sie in der kurzen Zeit mehrere Sprachen, das Zeichnen, Musik, das Tanzen, alle weiblichen Handarbeiten und etwas aus allen Geistesgebieten lernen sollen. So kommt es denn auch, dass sie gewöhnlich von der Mathematik, der Physik und anderen Naturwissenschaften nur so viel wissen, dass diese Wissenschaften überhaupt existieren, von Geschichte und Geographie so viel erlernt haben, dass sie in Gesellschaft mitreden können. Darauf kommt es aber ja vielen Eltern auch bei der Erziehung ihrer Töchter allein an. Die Mehrzahl unserer Mädchen wird erzogen, damit sie in Gesellschaft gefallen und einmal einen Mann bekommen. Ich wünsche aber unseren Mädchen eine ernste Schule, eine Schule, in der sie hauptsächlich denken lernen, wie unsere Knaben es lernen müssen. Ja, geehrte Frauen, jede Mutter würde es als eine Sünde an ihrem Knaben ansehen, ließe sie ihn nicht Praktisches lernen. Unbemittelte Leute geben den letzten Pfennig, um den Sohn erwerbsfähig zu machen. Und doch sind diese Mütter grausam genug, ihre Töchter zur Unwissenheit, das heißt zu ewiger Abhängigkeit, zu verdammen. Diese Mütter sind aber nur grausam, weil ein Vorurteil sie befangen hält. Suchen wir dieses Vorurteil zu bannen, und die mütterliche Liebe wird auch das Glück vieler Töchter gründen. Ich gestehe, dass ich das Wort Emanzipation stets ungern für meine Sache angewendet sehe, da sich mit diesem Worte gewöhnlich Ideen verbinden, welche ich nicht hege. Ich möchte die Frau nur durch ihre Arbeit Selbstständigkeit und einen befriedigenden Wirkungskreis erringen sehen. Einen Wirkungskreis, meinen viele, hätten Frauen ohne dies schon. Und es wäre schädlich, sie von dem Beruf, Gattinnen und Mütter zu sein, abzuhalten. Nun, ich weiß das Familienleben gebildeter, liebender Frauen zu schätzen. Ich weiß, dass es für ein Weib keine höhere Aufgabe geben kann, als an der Seite eines geliebten Mannes zu leben, seine Freundin zu sein, seine Leiden zu teilen, seine Freuden zu erhöhen, Kinder ihr eigen zu nennen und all die tausend Seligkeiten des Mutterseins zu empfinden. Ich kann aber trotzdem nimmermehr zugeben, dass die bloße Möglichkeit einer glücklichen Ehe für das Weib schon den Wirkungskreis biete. Seufzen nicht so viele Witwen und Mädchen nach der Emanzipation der Arbeit bloß um des Brotes willen? Seufzen nicht so viele Frauen, welche unter dem verschuldeten oder auch nicht verschuldeten Schicksal ihrer Männer leiden, nach der Befreiung der weiblichen Arbeit, nur einzig und allein, damit sie in ihr Geschick mit eigener Hand eingreifen und Wohl und Wehe nicht allein von ihrem Gebieter zu erwarten haben? Folgen wir aber nun den Mädchen, welche sich verheiraten, so sehen wir, dass ihre Ehen gewöhnlich auf Anraten der Eltern geschlossen werden, entweder weil der Mann angesehen reich oder erwerbsfähig ist. Die Liebe flicht selten dem Brautkranz. Solchen Brautschaften folgt dann die Ehe und das vielgepriesene Familienleben, das man mit der freien Arbeit der Frauen zu stören fürchtet. Wie traurig sieht es aber oft mit dem Familienglücke und gerade in den Familien aus, wo die Gedankenarmut der Frau sie zu dem strebensarmen, um Leben und Menschheit ganz unbekümmerten Wesen macht, das man so oft echte Weiblichkeit nennen hört. Man wendet ferner ein, das Leben in der Öffentlichkeit beraube die Frau ihrer herrlichsten Reize, ihrer Reinheit und Unschuld. Ich möchte im Gegenteil den Grundsatz aufstellen, dass die Sittlichkeit durch die größere Freiheit der Mädchen einen Aufschwung nehmen müsste, da die Mädchen durch die Frage der Stellung oder der Existenz weniger zu den entsittlichenden Ehen ohne Neigung gezwungen würden und andererseits besser geeignet wären zu entscheiden, ob dieser oder jener Mann geeignet ist, sie dauernd zu fesseln. Ich glaube nun dargetan zu haben, dass von einem höheren Standpunkte aus betrachtet das Menschenrecht, vom Standpunkte des augenblicklichen Bedürfnisses aber die größere Schwierigkeit des Eheschließens selbstständige Frauenarbeit fordert. Das Beseitigen von Vorurteilen stößt immer auf Widerstand. Ich weiß es. Man sieht Gespenster von allen Seiten auftauchen und doch sind diese Gespenster noch immer geflohen, wo das Licht der Aufklärung heranbrach. Ob unsere Mädchen Gattinnen und Mütter werden, ob sie ihr Leben in anderer Weise zu ihrem und zum Nutzen der Gesellschaft verwenden werden, die gute Schulung wird sie zu allem tüchtiger machen. Ich stelle nun meinen Antrag, welcher dahin lautet. Der geehrte Frauenerwerbverein möge zunächst der Gemeinde Wien eine Petition überreichen, welche um die Errichtung von Parallelklassen für Mädchen an einem der Realgymnasien Wiens nachsucht. Für den Fall jedoch, dass die Gemeinde Wien diese Bitte abschlägig beantwortet, schlage ich weiter vor, bei der Hohen Regierung um die Bewilligung zur Errichtung eines Unterrealgymnasiums für Mädchen einzuschreiten und eine solche Schule dann in eigene Verwaltung zu nehmen. Indem ich Sie zur Gründung eines Unterrealgymnasiums für Mädchen auffordere, gehe ich von zwei Grundsätzen aus. Von der Notwendigkeit der besseren weiblichen Schulung zu Zwecken des Erwerbes und von der Notwendigkeit einer gründlicheren Bildung der Frauen überhaupt. Wir Frauen haben von der Verallgemeinerung der weiblichen Bildung alles zu erwarten. Und nun, geehrte Anwesende, schrecken Sie vor den Schwierigkeiten nicht zurück, die uns bei Errichtung der besprochenen Schule in den Weg treten könnten. Die Sache ist gut. Wir dürfen uns derselben nicht schämen. Wir kämpfen um das höhere Glück und um den höheren Wert unserer Töchter. Schrecken Sie nicht zurück. Wir werden unsere Sache durchsetzen, wenn wir nur recht wollen. Die Gewalt ist freilich nicht für uns. Wir haben als einzige Waffe die Idee. Aber die Ideen sind mächtig, wenn sie in tiefster Überzeugung wurzeln und den Bedürfnissen der Zeit entgegenkommen.